um in Sonderheit gegen die widerspenstigen, verhassten Deutschen, die die Kerntruppe der Ketzer bildeten, mit größerem Nachdruck kämpfen zu können, gründete Ignaz von Loyola 1552, also bald nach Gründung des römischen Kollegs, eine besondere Anstalt, die nur junge Deutsche aufnehmen sollte. Ihm schienen sorgfältig dressierte Deutsche zum Kampfe gegen Deutsche geeigneter als fremdblütige, nur fremde Sprachen sprechende Jesuiten. Der Kampf Deutscher gegen Deutsche war ja der römischen Kirche stets besonders vorteilhaft erschienen. Die jungen Deutschen erhielten ihren Unterricht in den römischen Kolleg, wurden aber innerhalb des germanischen Kollegs, Collegium Germanicum, einer besonders strengen jesuitischen Dressur von 6 bis 9 Jahren, ähnlich der Novizen, unterworfen. Es wurde diese lange Dressurzeit für nötig gehalten, um das deutsche Blut in den Jünglingen auch wirklich hinlänglich zu ertöten. Ignaz von Loyola meinte, dass auch andere, besonders hartnäckige Ketzervölker durch zuverlässige Missionare, die durch Blut und Sprache ihnen angehörten, bekehrt werden müssten. Er gründete noch weitere Kollegs, zum Beispiel das Englische und das Ungarische. Dieses wurde später mit dem germanischen Kolleg verbunden. Schweden, Norweger und Dänen wurden im Allgemeinen in das germanische Kolleg nicht aufgenommen, sondern in den Kollegien anderer Völker untergebracht. Sie sollten abgetrennt von deutscher Jugend dressiert werden. Im Landshuter Lehr- und Erziehungsplan Band 3, die Klerikal- und Priesterseminarien, heißt es über den Grund der Einrichtung des germanischen Kollegs, Zitat: Da die Häresie, also die Ketzerei, auf deutschem Boden entsprungen, auch allererst und insbesondere sich über die Gaue Germaniens ergossen hatte, sollten doch deutsche Männer zu Streitern gegen die Feinde des Glaubens gebildet werden. Zitat Ende. Kardinal Johann Moronus hatte bei der Gründung des germanischen Kollegs geschrieben, Zitat: Das Volk in Deutschland ist dumm und abergläubig. Es hängt an seinen Priestern, die eine unumschränkte Gewalt über die Gemüter haben, und so kann es nicht fehlen, dass, indem man den Schein offener Mittel zur Zurückführung in die Arme der Mutterkirche vermeidet, ein unvermerktes Dahinwirken den besten Erfolg zeigen wird. Zudem ist es leichter, 100 Jünglinge für einen Zweck abzurichten, als einen Greis zu bekehren. Wir müssen nicht für die Gegenwart arbeiten, sondern für die Zukunft säen. Zitat Ende. Die Jesuiten säten für die Zukunft. Die jungen Deutschen, so kündet Julius III. In seinem Lockruf vom 13. August 1552, sollten zu, Zitat, unerschrockenen Glaubenshelden, zur Herbeiziehung anderer zu Christo sowie zur Entdeckung des verborgenen Giftes der Ketzerei, zur Besiegung und Vernichtung der offenen Irrtümer und endlich zur Verteidigung des Glaubens durch Wort und Tat ausgebildet werden. Zitat Ende. In den jungen Deutschen wird also Vernichtungswille und fanatischer Hass gegen Andersgläubige, ja auch gegen andersdenkende Deutsche und Sucht der Entdeckung des verborgenen Giftes der Ketzerei durch Schnüffelei und Spionage mindestens 7 Jahre lang gepflegt. Damit wird von dem germanischen Kolleg in Rom aus in das deutsche Volk unerhörter Zwiespalt getragen. Der Kampf der ehemaligen Zöglinge des Kollegs richtet sich aber nicht nur gegen Deutschgläubige und Protestanten, sondern auch gegen Katholiken. Sie führen als bevorzugte Streiter des Jesuitengenerals den dauernden, fanatischen Kulturkampf geheim und offen innerhalb der Grenzen Deutschlands gegen alles Deutsche, genau wie der Orden. Damit in den jungen deutschen Seelen alle Bedenken, die sich in ihnen gegen solche Art des Kampfes regen könnten, schweigen, muss durch Dressur viel in ihnen getötet werden. Sie wird noch eingehend erörtert werden. Auf die Einzelheiten der äußeren Geschichte des Kollegs einzugehen, muss verzichtet werden. Während des Verbotes des Jesuitenordens durch die Päpste von 1773 bis 1814 war die Verwaltung des Kollegs in die Hände von Dominikanern gekommen, die aber die Dressur nicht so gut verstanden. 1826 wurde es durch den römischen Papst Leo XII. wieder in die alten Verhältnisse zurückgeführt, das heißt, es wurde wieder unter den unmittelbaren Befehl des Jesuitengenerals und unter jesuitische Leitung gestellt. Als Streiter im Kriegsheere der Jesuiten gelobt der junge Deutsche eidlich in die Hand des Oberen der Anstalt gehorsam dem Orden. Er hat in ihm, nicht wie der Novize in der Person des Generals, Jesum zu erkennen und ihm wie Gott zu gehorchen. Der Schwörende verpflichtet sich freiwillig auf die Gesetze und Einrichtungen des Kollegiums mit dem Zusatz, Zitat, welche ich in der Interpretation des Superioren gemäß annehme. Zitat Ende. Ganz wie in der Freimaurerei bindet sich auch hier ein Mensch, obwohl er den Eid erst nach halbjähriger Prüfungszeit schwört, eidlich auf Unbekanntes fürs ganze Leben. Damit nun der Zögling, wenn er später als Weltgeistlicher in der deutschen Heimat tätig ist, dem Orden nicht verloren gehen und sich den Befehlen des Generals nicht entziehen kann, hat er ausdrücklich in seinem Eide zu geloben, dass er in keinem anderen katholischen Orden eintritt. Früher ward hinzugefügt, es sei denn mit der Erlaubnis der Kardinalprotektoren. Doch dies hat heute keine Bedeutung mehr. Auch müssen, und das ist besonders wichtig, die jungen, gewöhnlich aus begüterten und hochstehenden Kreisen stammenden Zöglinge sich in diesem Eide verpflichten, tatsächlich Geistliche zu werden und nie etwas anderes. Das hat den tiefen Sinn, dass die über die Aufzucht in dem Kolleg erschreckenden und entsetzten jungen Menschen nicht etwa mit der Hoffnung davonlaufen könnten, einen anderen Beruf im Leben zu ergreifen. Sie sollen sich dem geistlichen Stande auf ewig verbinden und sich allen Kirchenstrafen diesem Stande gegenüber ausgesetzt fühlen, damit ihr deutsches Blut dem deutschen Volke für die kommenden Geschlechter verloren geht. Sie selbst und die Angehörigen finden nicht den Mut, ein solch unsittliches Gelübde als gar nicht bindend anzuerkennen. Es ist dies ähnlich wie in der Freimaurerei.